Soldat nur noch im Graben, die Genossen fielen Mann für Mann. Kein Zurück gab es am Kurs gebogen, und schon wieder greifen Tigerpanzer an. Mut hat er und ein paar Handgranaten, Mut und ein paar Flaschen mit Benzin. Fackeln gleich entzündet stehen die Panzer, sterbend findet man beim Gegenangriff ihn. Ein Soldat allein nur noch im Graben. Mut hat er und ein paar Flaschen mit Benzin. Ein Geschütz, doch nur ein paar Handgranaten.